Lucio. Ich muss sagen, mir hat er bis vor 3 Jahren nichts gesagt. Es geht wahrscheinlich vielen auch so. Es gab dann den Dokumentationsfilm von Arte 2007. Dann ist das Buch 2010 rausgekommen. Und das ist in der Gegenbuchmasse in Frankfurt vorgestellt worden. Das war einfach ein Hammer. Dann ist er eingeladen worden. Und wie kann er seine Geschichte beschreiben in kurzen Worten? Also er hat auf jeden Fall die sozialen Kämpfe 60er und 70er Jahre, man kann eigentlich sagen, weltweit mit seinen Aktionen geprägt oder auch ermöglicht. Ja, und wir haben uns auch jetzt überlegt, dass wir jetzt keinen Vortrag, oder dass Lucio keinen Vortrag halten wird, sondern dass wir uns anhand von einzelnen Fragen durch seine Lebensgeschichte durcharbeiten. Und wer auch Fragen hat, kann jederzeit Verständnisfragen zwischendrin was sagen. Ansonsten halt am Ende Diskussion oder im Zwiegespräch nach der Veranstaltung. Ja, dann machen wir den Einstieg. Lucio, kannst du uns zum Einstieg was zu deinem familiären und sozialen Hintergrund in den 20er und 30er Jahren erzählen? Volles Kommentar über die Dokumentation und die Familie, die dann erlebt ist. Bueno, pues yo vengo de una familia muy pobre, la cual yo no tenía ni alpargatas ni pan. Esa ha sido mi riqueza. Mi riqueza ha sido la pobreza, porque no he tenido que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a esa sociedad, a esta sociedad que no lo merece, a la Iglesia y a la propiedad privada y a la justicia. Ich komme aus einer sehr armen Familie. Ich habe als Kind keine Schuhe gehabt und wir hatten auch oft kein Brot. Ich sage trotzdem, dass das für mich ein Reichtum war, dass die Armut für mich ein Reichtum war, weil ich dadurch überhaupt keine Anstrengungen unternehmen musste, um den Respekt gegenüber dieser Gesellschaft zu verlieren. Eine Gesellschaft, die keinen Respekt verdient, genauso wenig wie die Kirche, das Privateigentum oder die Justiz. Yo soy de los que digo, sin nada he sabido crear, he sabido hacer. Yo os diré a vosotros, Alemania, hoy día, el país más rico del globo, a ver si sabéis hacer algo de esa riqueza o a ver si continuáis haciendo la imbecilidad que hacen estos gobiernos y estos países capitalistas de malgastar, de derrochar y de creer que con las bombas se solucionan los problemas. Ich habe es geschafft, obwohl ich gar nichts hatte, ohne irgendwas etwas zu schaffen und viele Dinge zu machen. Wir sind jetzt hier in Deutschland, im reichsten Land der Welt. Ihr müsst gucken, dass ihr aus diesem ganzen Reichtum was macht und dass ihr das nicht weiter den schwachsinnigen Regierungen überlasst, die damit nur Unfug machen, nur schlimme Sachen machen und denken, sie könnten mit Bomben irgendwelche Probleme lösen. Porque yo no estoy en contra de la riqueza. Lo que estoy es en contra de la mala utilización de la riqueza. Ich bin nicht gegen den Reichtum, ich bin dagegen, dass der Reichtum schlecht benutzt wird. Si la riqueza sirve como hacen los americanos, como lo veráis en la película, si la riqueza sirve para destruir el mundo, para hacer guerras, yo estoy en contra de la riqueza. Wenn der Reichtum dazu benutzt wird, die Welt zu zerstören, dann bin ich dagegen. So wie es die USA machen, das werdet ihr nachher in dem Filmausschnitt sehen, den wir zeigen. ¿Cómo iba a respetar yo aquella sociedad? Aquella sociedad, la cual en mi tierra, en la Navarra, donde yo nací, una pequeña región, y son cerca de 4.000 fusilados, gente campesina que no tenían nada, jornaleros, gente pacífica, gente buenísima, no eran ni antirreligiosos. Y es el fascismo, el clero y el carlismo quien elimina a esa pobre gente. Porque en Cataluña, en Madrid, en Valencia y en la mayor parte de los sitios hubo guerra, pero en mi tierra, en la Navarra, no hubo guerra, no hubo más que injusticias y suciedades y crímenes orientados y llevados por la Iglesia. Ja, wie sollte ich diese Gesellschaft respektieren? Ich komme aus Navarra, einer kleinen Region, wo im spanischen Bürgerkrieg 4000 Menschen umgebracht wurden, erschossen wurden. Das waren Tagelöhner, arme Leute, friedliche Leute. Die waren noch nicht mal gegen die Religion. Die hatten nichts Böses gemacht, aber die wurden umgebracht vom Faschismus und vom Klerus. In Katalonien und in Madrid, da gab es Krieg, aber in Navarra hat noch nicht mal ein Krieg stattgefunden, aber diese Menschen wurden von den Faschisten ermordet. Toda mi vida un muerto de hambre, y hoy día me encuentro con lo inesperado, con lo inexplicable. Me encuentro en el mundo entero con películas, con libros, con elogios en todos los sitios. Hoy día me encuentro aquí con vosotros, y ayer me encontraba en el otro sitio a unos kilómetros de aquí. Me entusiasmo porque es la juventud la que verdaderamente se interesa a lo que hay que interesarse. Esta sociedad, tenemos la posibilidad de cambiarla. Ich war mein ganzes Leben lang ein Hungerleider, ich habe nichts gehabt und jetzt erlebe ich völlig unerwartete Sachen, Sachen, die man eigentlich auch gar nicht erklären kann, dass mir das passiert. Ich fahre durch die Welt und überall gibt es Filme über mich und Bücher, ich werde gelobt. Heute kann ich hier vor euch sprechen. Gestern war ich wenige Kilometer von hier in Frankfurt vor ganz vielen jungen Leuten. Das begeistert mich vor allen Dingen, wenn die Jugend sich dafür interessiert, weil wir diese Gesellschaft ändern müssen. La vida me ha enseñado que no hay nada imposible para los seres humanos cuando queremos. Yo me encuentro, ya os digo, con lo imposible, con lo increíble, y sin embargo lo he vivido y lo estoy viviendo. Ich sage immer, nichts ist unmöglich, wenn wir es einfach nur wollen. Ich habe selber Sachen erlebt, die unglaublich sind, und wir alle erleben eigentlich Sachen, die unglaublich oder eigentlich unmöglich sind. Repetiré una vez más, os provocaré una vez más. Alemania, el país más rico del globo, si no sirve la riqueza más que para comer, beber y dormir, pues eso no sirve para nada, eso lo tenemos todos. Ich sage es jetzt nochmal, auch um euch zu provozieren, Deutschland ist das reichste Land der Welt, aber wenn wir den Reichtum nur für Essen, Schlafen und Trinken benutzen, dann nützt dafür gar nichts. Stell einfach mal Fragen dazu. Ja. Ja, du warst 5 Jahre alt, als der spanische Bürgerkrieg losging, und du hast deine ganze Jugend, also bist eigentlich vom spanischen Faschismus geprägt worden. Wie sahen deine Träume damals aus, deine Möglichkeiten, dein Leben zu gestalten, bis du zum Militär gekommen bist? Cuando la guerra civil empezó, cuando tenía 5 años, el fascismo, ¿cómo marcó tu vida? ¿Y cuáles fueron tus sueños antes de entrar al servicio militar? Yo tenía 5 años cuando la guerra civil, y vi como la pobre gente, los campesinos, lo recuerdo a lo que mientras que con los 5 años no debiera acordarme, y sin embargo me acuerdo, me marcó todo aquello, los pobres campesinos que se iban a dormir a los montes porque los exterminaban. Eso fue lo que verdaderamente a partir de ahí hizo en mí, y lo llevo continuamente en la espalda. Y en la mayor parte de los sitios donde hago las charlas, donde me pasan, en las casas de cultura, los cines, teatros, donde me pasan, hay veces cuando yo me refiero a mis 5 años y a los 6 años que yo tenía cuando ya me enseñaban con un fusil de madera a desfilar. Eso fue lo que me ha marcado, y en la mayor parte de los sitios lloro, no puedo evitar las lágrimas. Ja, ich war 5 Jahre alt, als der Bürgerkrieg begann. Ich habe gesehen, wie die Bauern, wie die in die Berge fliehen mussten, weil sie weil sie bedroht waren, dass sie erschossen werden sollten. Mit 5 Jahren eigentlich sollte ich mich daran gar nicht mehr erinnern. Ich war ja damals noch klein, aber ich erinnere mich daran, das hat mich total geprägt. Das sind Erinnerungen, die mir am Nacken sitzen. Und ja, ich erzähle das auch immer, wenn ich eingeladen bin zu Veranstaltungen. Ich muss manchmal, wenn ich daran denke, muss ich heute noch weinen. Als ich 6 Jahre alt war, haben sie mich bereits mit einem Holzgewehr exerzieren lassen, um mich eben auch zu einem Faschisten zu machen. Yo viví todo aquello, el fascismo, viví como los alemanes, los fascistas alemanes, el hitlerismo, como los italianos ocupaban y se instalaban en la tierra donde yo era. Yo iba a lavarles los platos para que me dieran unos cigarrillos o para que me dieran ciertas cosas. Y eso lo viví, por eso continuamente, eso no se puede borrar, no lo puedo borrar de mí, lo que yo viví en aquella época. Durante 40 años yo tenía que haber sido un gran criminal. No lo fui, no sé el por qué, porque hay cosas que no podemos explicar ni determinar el porqué de las cosas. Lo que sí puedo decir es que yo odiaba a Alemania, odiaba a España, odiaba a Navarra, odiaba a Italia y odiaba al mundo entero, porque yo no había vivido más que la injusticia y la suciedad y el crimen. Ich habe mitbekommen, wie die Deutschen, wie der Hitlerfaschismus und die Italiener sich bei uns breit gemacht haben. Ich habe für die Teller gewaschen, habe für die gearbeitet, um im Tausch ein paar Zigaretten oder sonst irgendwas zu bekommen. Das sind Erinnerungen, die werde ich nicht los. Ich hätte eigentlich, nachdem ich selber so viele schlimme Sachen erlebt habe, ich hätte eigentlich ein Krimineller, ein Verbrecher werden müssen. Das ist nicht passiert, das sind eben diese unerklärlichen Geschichten. Aber ich habe Deutschland gehasst, ich habe Italien gehasst, ich habe die ganze Ungerechtigkeit gehasst, die ich in meinem Land gesehen habe. Si es la escuela que yo tenía, que yo iba, era una escuela religiosa. Yo no necesitaba aquella religión, aquello que me enseñaban, no servía para nada. Me enseñaban a respetar la propiedad cuando yo no tenía ni pan. Me enseñaban y me hablaban de Dios. ¿Qué sabían la gente aquella de Dios? ¿Qué es lo que sabemos incluso hoy día, después de cerca de un siglo? ¿Qué es lo que sabemos de Dios nosotros? ¿Por qué afirmar lo que no sabemos? Meine Erziehung habe ich von Nonnen gekriegt, eine religiöse Erziehung. Die haben mir nur Sachen beigebracht, von denen ich überhaupt nichts hatte. Die haben mir beigebracht, das Privateigentum zu respektieren und haben immer von Gott geredet. Aber was wissen Sie von Gott? Was wissen wir heute von Gott? Wie bist du ins Militär gekommen oder wann bist du angezogen worden und ist deine Entwicklung beim Militär? Weil du habt ja mit der Familie, um euch zu finanzieren, habt ihr ja schon angefangen zu schmuggeln als Lebensperspektive oder wie ist deine Entwicklung vom Militär und dann halt der Weg bis hin zur Desertation? Bueno, trabajaste algún tiempo en el contrabando para financiarte la vida y después te llamaron al servicio militar. ¿Puedes contar un poco cómo fue tu vida? Bueno, pues fui al servicio militar. Yo que no había tenido ni camisa ni zapatos, en el servicio militar me hago el amigo de los compañeros del almacén. Y veo lo que yo no había visto en mi vida. Veo miles de camisas, miles de zapatos, miles de relojes, miles de todo. Entonces yo que ya no respetaba la propiedad, empecé a robar en el regimiento. Ja, ich bin zum Militär eingezogen worden. Ich hatte kaum ein Hemd gehabt oder Schuhe und dann kam ich zum Militär und habe mich mit den Soldaten angefreundet, die da für das Lager zuständig waren. Und in diesem Lager habe ich unglaubliche Schätze gesehen. Da lagen Tausende von Hemden, von Stiefeln, von Uhren, Sachen, die ich nie gehabt hatte. Und ja, den Respekt vom Privateigentum hatte ich eh schon verloren. Und da habe ich dann angefangen zu klauen. Yo trabajaba en la frontera al contrabando con mi hermano y cierto día me avisaron, estaba de permiso militar. Me avisaron que me buscaba el ejército y si me detenían, pues sería muy grave. Incluso en aquella época hubiera sido la pena de muerte, robar a la patria. Aquella patria, hoy día no tengo odio ni rencor a nadie, pero en aquella época yo odiaba y tenía un rencor horrible a aquella patria que no me había enseñado más que el crimen y la injusticia. Ich habe die Sachen, die ich da geklaut habe, mit meinem Bruder über die Grenze geschmuggelt. Und da haben sie mich eines Tages gewarnt, haben gesagt, ich wurde gesucht von der Polizei und das könnte ganz, ganz böse ausgehen. Weil in der Zeit stand die Todesstrafe darauf, wenn man das Vaterland bestohlen hat. Welches Vaterland? Ich hatte da eh keinen Respekt vor. Ich habe das alles nur gehasst. Ich habe diese ganzen Verbrechen, die von dort ausgingen, gehasst. Cierto día. Yo deserté, pasé la frontera, para mí no era ningún problema al pasar la frontera, aunque había todas las guardias civiles que queríamos, porque estaba yo en la frontera en Pecocheta, no era ningún problema. Y me hice, cogí el tren en San Juan de Piedepor, Bayona y París, e inmediatamente me hicieron refugiado. Ja, ich bin dann desertiert, als ich diese Warnung bekam. Es war für mich kein Problem, über die Grenze zu kommen, trotz der ganzen Guardia Civil, die da war, weil ich kannte eben da Pecocheta, die Grenze kannte ich gut. Ich habe dann Zug genommen in Saint-Jean-de-Luz, bin über Bayonne nach Paris gekommen und dort war ich dann Flüchtling. Yo que no había leído más que la hoja parroquial de la iglesia, los libros religiosos, lo poco que yo había leído era pues los periódicos religiosos. Llego a París y me encuentro con los anarquistas con los libros anarquistas, con periódicos anarquistas, para mí fue otro mundo, otro mundo. Eso es la luz, la ciudad de las luces para mí, ese día se encendieron en París. Ja, ich hatte vorher, ich hatte überhaupt nichts gelesen. Ich hatte das Einzige, was ich an Bildung hatte, das habe ich aus dem Kirchenblättchen oder aus religiösen Büchern. Ich kam dann nach Paris, habe dort Anarchisten kennengelernt, anarchistische Bücher, Zeitungen, Zeitschriften. Für mich hat sich eine ganz andere Welt aufgetan. Es war wie eine Erleuchtung. Für mich sind in dieser Stadt wirklich die Lichter angegangen. Yo empecé a trabajar en la construcción, en lo que podía, en los jardines, para ganar mi pan. No me iban a dar un puesto o un cargo de cura ni de ministro. Yo no sabía ni leer ni escribir, puedo decir. Y me agarré a lo que pude a ganarme la vida como podía. Ich habe dann angefangen zu arbeiten, wo ich irgendwie was gekriegt habe. Das war auf dem Bau oder in Gärten. Es war ja klar, ich konnte fast nicht lesen und schreiben. Es war klar, dass ich jetzt nicht einen tollen Job kriegen würde, dass ich nicht als Priester oder Minister arbeiten konnte. Ich habe halt geguckt, was ich kriegen konnte, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Os dais cuenta lo que es del día a la mañana, yo que no había leído más que la hoja parroquial, y me encuentro con aquellos anarquistas que habían hecho la guerra de España y que habían liberado, podemos decir, la mitad del territorio francés. Porque el territorio francés, Francia se comportó muy mal con los republicanos españoles, muy mal. Alemania y Italia fueron horribles, el hitlerismo, el fascismo, pero Francia se comportó malísimamente con los republicanos. En la práctica y luego después en la retirada fue horrible Francia también. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wie das für mich war, nachdem ich wirklich nur Kirchenblättchen kannte, dass ich dann von einem Tag auf den anderen mit den Anarchisten bekannt wurde, ihre Bücher mitbekam, Leute, die im Krieg in Spanien gekämpft hatten, im Bürgerkrieg in der Spanischen Revolution und die schließlich auch die Hälfte des französischen Territoriums befreit hatten. Denn es waren vor allen Dingen die Flüchtlinge aus dem republikanischen Spanien, die Frankreich vom Faschismus befreit haben. Es ist bekannt, dass Deutschland und Italien den Faschismus in Spanien unterstützt haben. Das war furchtbar. Aber auch Frankreich hat sich unglaublich schlecht gegenüber den Republikanern, gegenüber den Kämpfern aus Spanien verhalten. La mitad del territorio francés, dicho por el coronel Tanguy, la mitad del territorio francés fue liberado por los republicanos españoles. Los republicanos españoles son los primeros con los judíos, los que cogen las armas para luchar contra Hitler, para luchar contra el fascismo. Y ellos son los que verdaderamente han empezado la resistencia, porque Francia durante muchísimo tiempo fue amiga de Hitler y estaba con el fascismo. Incluso podemos decir hoy día, el general de Gaulle fue condenado a muerte por los franceses mismos. Ja, die Hälfte des französischen Territoriums wurde von Flüchtlingen aus Spanien vom Faschismus befreit. Das sagen auch Generäle, die da dabei waren. Die Republikaner und die Juden waren die ersten, die gegen Hitler die Waffen in die Hand genommen haben, die mit der Resistance angefangen hatten. Aber Frankreich hat dagegen eine ganze Zeit lang Hitler unterstützt und sogar de Gaulle ist von Franzosen zum Tod verurteilt worden. Los republicanos españoles no tienen otro remedio que coger las armas, como los judíos. Sí, porque los judíos eran detenidos y exterminados, y los republicanos españoles eran expulsados del territorio francés y eran fusilados y eran exterminados en España también. Die republikanischen Flüchtlinge aus Spanien hatten genauso wie die Juden keine andere Chance, als die Waffen in die Hand zu nehmen, weil sie wurden ansonsten, die Juden wurden deportiert und umgebracht und auch die spanischen Republikaner wurden aus dem Land geschmissen, wurden nach Spanien abgeschoben und wurden dann dort umgebracht. Y esta es la gente que me educa. Esta es la gente que me educa. En aquella época, los republicanos españoles, anarquistas y no anarquistas, estaban bastante bien considerados en Francia porque habían tenido un comportamiento ejemplar. Ja, das waren dann genau die Leute, die mir eigentlich alles beigebracht haben, von denen ich die Bildung mitbekommen habe. Und da sie sich sehr exemplarisch gut verhalten haben, waren sie auch in Frankreich gut angesehen. Y es esa gente la que me educa y en el local, en un local anarquista muy pobre en apariencias, pero riquísimo en la Rue Santa Marta. Allí es donde se reunían Lanza del Basto, Albert Camus, toda la gente intelectual marginada que no tenía que ver nada con el comunismo ni con lo que ocurría en Francia en aquella época. Consideraban al general de Gaulle, pero no a Francia, podemos decir. Ja, ich habe dann ein Lokal kennengelernt in der Rue Saint-Martin, ein Lokal von Anarchisten, was sehr ärmlich aussah, aber innen einen unglaublichen Reichtum zu bieten hatte. Dort habe ich die ganzen nicht-kommunistischen Intellektuellen wie Albert Camus kennengelernt. Ja, die waren keine Kommunisten, waren eher so Linke am Rande und die habe ich in diesem Lokal getroffen. Yo, pobre de mí, que yo no sabía nada de nada, me encuentro con esta gente y entonces los anarquistas pues hacían expropiaciones y hacían lo que podían para obtener medios. Los anarquistas no tenían ministros, los anarquistas no tenían diputados, no tenían industriales y entonces hacían expropiaciones y hacían lo que podían para la organización que ellos querían, la organización que había perdido la guerra en España. Ja, einige von den Anarchisten, die ich dort kennenlernte, die machten Enteignungsaktionen, Banküberfälle, um an Mittel zu kommen, weil wir hatten damals keine Möglichkeiten, irgendwie an Geld zu kommen, um Sachen zu machen. Wir hatten keine Minister, keine Abgeordneten, keine Betriebe. Und deswegen haben Anarchisten gemacht, was sie konnten, um irgendwie an die notwendigen Mittel für den Kampf zu kommen, eben für ihre Organisation, die in Spanien gekämpft und verloren hatte. Ja, du hast eben gerade die Situation schon geschildert, dass du in Paris nach deiner Ankunft mit der anarchistischen Bewegung in Kontakt gekommen bist. Und hast jetzt schon die ersten Enteignungsaktionen hier angesprochen oder Leute, die du kennengelernt hast. Und kannst du jetzt zu Francesco Sabati was erzählen? Und weil er hat dich ja sehr geprägt, wie du in deinem Buch schreibst und wie die Entwicklung für sich dann dein Weg. Bueno, entre los anarquistas que conociste, uno que más te marcó fue el Kiko Sabati. Entonces, ¿puedes contar? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo era un inocente. Yo creo que lo que he hecho en mi vida, lo digo continuamente, todo lo que yo he hecho en mi vida lo he hecho porque yo creo que soy un inocente. Yo continúo creyendo que esta sociedad se puede mejorar, soy pues un inocente, pero continúo creyendo. Y si estoy aquí precisamente es porque continúo creyendo. Yo creo en las ideas libertarias, yo creo en la anarquía y espero que cuando salgáis de aquí vosotros seáis anarquistas. Ich sage das immer wieder, ich habe viele Sachen in meinem Leben vielleicht nur machen können, weil ich naiv war, weil ich von vielen Sachen keine Ahnung hatte. Ich glaube immer noch, dass es möglich ist, die Gesellschaft zu verändern, zu verbessern. Deswegen bin ich hier, auch wenn ich von vielen Sachen nicht so viel weiß. Aber ich glaube immer noch an diese Ideen und an die Anarchie. Und ich hoffe, dass ich euch überzeugen kann und dass, wenn ihr hier rausgeht, ihr auch Anarchisten seid. Sabemos que no podemos esperar nada de ningún gobierno, desgraciadamente. Ojalá que los gobiernos tuviesen la solución. Pero sabemos todos que no podemos esperar nada de ellos. Es a nosotros a encontrar soluciones, es a nosotros a encontrar y solucionar problemas. Somos nosotros, poco a poco, sin tener grandes ambiciones, dando lo que podemos, poco a poco, sin tener, ya digo, esas ambiciones de querer solucionar los problemas del mundo entero. Pero empecemos por hacer poco a poco. Wir wissen doch alle, dass die Regierungen keine Lösung für uns parat haben. Wäre ja schön, wenn sie das hätten, aber sie haben es eben nicht. Und es ist von daher unsere Sache, Lösungen zu finden, die Probleme zu lösen. Wir müssen dabei gar nicht gleich denken, wie wir jetzt die ganze Welt ändern können. Wir müssen vor allen Dingen mit den kleinen Sachen anfangen. Cierto viernes, yo iba todos los viernes, porque para mí, pues el escuchar aquellas personalidades, aquellos intelectuales maravillosos, pues claro, pues era mi riqueza, yo que no había oído ni en mi vida, ni sabía que existía la anarquía ni todas esas cosas. Y cierto día, un viernes, el secretario de los anarquistas, Germinal García, me dijo, sabemos que tienes un pequeño piso, es que podrías ayudarnos. Hay un muchacho que ha venido de España, no me dijeron quién era, y necesitamos albergarlo, necesitamos ponerlo, si puedes cogerlo tú una temporada hasta que le encontremos un piso en tu casa. Ich bin jeden Freitag bin ich in das Lokal in das Heimat gegangen, weil dort immer Veranstaltungen stattfinden, weil ich diesen Intellektuellen zuhören wollte, die dort gesprochen haben. Und an einem dieser Freitage hat mich der Sekretär der Gewerkschaft CNT, Germinal García, angesprochen. Er hat gesagt, guck mal, es ist da gerade einer aus Spanien rübergekommen, wir müssen ihm helfen, der braucht, muss irgendwo unterkommen. Du hast doch eine kleine Wohnung, kannst du den unterbringen? Y concretizamos vernos al día siguiente sábado en la iglesia de San Germán. Yo fui allí y me esperaban, éramos cinco. Cogimos un taxi y fuimos a comer a cierto lugar en el 16 arrondissement. Tres compañeros subieron por la escalera principal y yo por la escalera de servicio con otro, sin saber quién era. Y en la oscuridad, subiendo las escaleras, oí un ruido detrás mía. Me volví y vi que el hombre que venía detrás mía me abría una navaja enorme así de punto y cuando vio que yo estaba aterrorizado me dijo en catalán, nano, no te fíes nunca de nadie. Wir haben uns dann gleich für den nächsten Tag, für den Samstag verabredet an der Kirche Saint-Germain. Wir waren da fünf Leute, die sich dort getroffen haben, haben dann ein Taxi genommen ins 16. Arrondissement, um dort zu essen. Wir sind dann in einem Haus hochgegangen, und zwar gegen drei vorne über die Haupttreppe und ich mit einem anderen über den Dienstboteneingang, in den zweiten Stock hoch. Es war dunkel auf der Treppe und als wir im zweiten Stock angekommen waren, hörte ich so ein merkwürdiges Geräusch hinter mir und als ich mich umdrehte, sah ich, dass der Mann, der mit mir hochgegangen war, ein riesiges Klappmesser hatte. Und er sagte dann auf Katalanisch zu mir, Nano, Kleiner, trau nie irgendjemanden. Comimos y fuimos a mi casa para enseñarle donde yo vivía. Y le dije, yo dejaré la llave encima del marco de la puerta. Tú vienes cuando quieras. Volví el miércoles siguiente, fui a coger la llave y no estaba. Llamé en la puerta y el hombre me abrió. Estaba preparando una ensalada. Empezamos a cenar, a comer la ensalada, y yo le pregunté y le dije, no sabía quién era, le dije, pero ¿y tú quién eres? Y entonces él me dice, yo soy Kiko Sabater. Ja, nach dem Essen sind wir dann zu mir nach Hause gegangen, um ihm meine Wohnung zu zeigen. Ich habe ihm dann gesagt, guck mal, ich lege meinen Hausschlüssel hier oben auf den Türstock, du kannst kommen, wann du willst. Und am nächsten Mittwoch, als ich von der Arbeit kam und den Schlüssel nehmen wollte, war er nicht da. Also habe ich an der Tür geläutet und der Mann hat mir aufgemacht. Er war gerade dabei, Salat vorzubereiten, wir haben dann zusammen gegessen. Und dabei habe ich ihn dann gefragt, wer bist du eigentlich? Und er sagte zu mir, ich bin der Kiko Sabater. ¿Cómo iba a pensar yo que Kiko Sabater estaba delante mía? Para mí aquello era pues como San Francisco Javier, un milagro. Yo me encontraba sin saber, acojonado completamente ante semejante hombre, buscadísimo por todas las autoridades del mundo. Su cabeza puesta a precio en todos los aspectos, se había defendido continuamente, porque después cuando yo le pregunté varias veces ¿por qué mataste a fulano? ¿Por qué ocurrió eso? Y él me contestaba, tenía que defenderme, tuve que defenderme, porque él nunca mató a nadie sin tener que defenderse. Ja, für mich war das eine unglaubliche Geschichte, dass jetzt ausgerechnet dieser Mann hier vor mir stand, bei mir. Es war, als wäre jetzt San Francisco, als wäre ein Heiliger, der heilige Franziskus vor mir aufgetaucht. Kiko Sabater war damals jemand, der überall gesucht wurde, einer der gesuchtesten Anarchisten, der sich ständig verteidigen musste, der auf den überall Kopfgeld ausgesetzt war. Und ja, ich weiß, dass er sich verteidigen musste, weil wir haben uns dann später oft unterhalten. Ich habe ihn gefragt, warum hast du den umgebracht, warum hast du den umgebracht? Und er hat mir dann erzählt, wie er immer verfolgt wurde und er hat nie jemanden umgebracht, wenn es nicht war, um sich selbst zu verteidigen. Kiko Sabater era muy desconfiado, porque claro, por su forma de vivir tenía que ser desconfiado. Pero con el tiempo, pues yo me gané el cariño de él y nos hicimos íntimos amigos. Y cierto día me dijo... Nano, mañana vístete bien, que vamos a ir a ver mi abogado juntos. Kiko war sehr misstrauisch, das musste er einfach sein in seiner Situation, aber wir haben uns angefreundet, wir sind sehr, sehr enge Freunde geworden und eines Tages meinte dann Nano, kleiner, zu mir, zieh dich gut an, wir gehen jetzt zusammen zu meinem Anwalt. Me arreglé un poco como pude y fuimos al Royal Monceau, que es uno de los grandes hoteles. Yo no había visto en mi vida esos camareros con galones y con historias de esas. Y yo con el Kiko estábamos allí, no sabíamos si entrar o no entrar, y de pronto oímos una voz del interior del hotel que dice, Francisco, Francisco, entramos, y era el gran abogado Henri Torres, que después fue el ministro de Información con el general de Gaulle. Ja, wir sind dann zusammen zu einem ganz schicken Hotel, dem Royal Monceau, gegangen. Ich hatte sowas noch nie gesehen, die ganzen Kellner, die da rumliefen. Dann hörten wir aus dem Inneren eine Stimme, die uns rief. Das war Henri Torres, der später Informationsminister bei de Gaulle werden sollte, der berühmte Anwalt damals. Y se me tomaban el pelo, se reían de mí, porque yo no sabía nada ni había visto en mi vida un hotel parecido. Y se concretizó que si Kiko se presentaba, él había negociado, no habría extradición, no habría pena de muerte, no habría nada, y serían unos meses nada más de cárcel los que haría Kiko Sabater. Die anderen haben über mich gelacht, weil ich mich da überhaupt nicht bewegen konnte, weil ich sowas wie dieses Hotel noch nie gesehen hatte. Dann stellte sich raus, dass der Anwalt verhandelt hatte, dass wenn Kiko sich stellen würde, dass er dann nicht nach Spanien ausgeliefert würde, wo ihm die Todesstrafe drohte, sondern dass er mit einigen Monaten Knast davonkommen würde. Y cierta noche vino con un paquete a casa y lo abrimos encima de la cama y había la metralleta, la 11.43 y la navaja enorme. Y me dijo, Nano, te doy esto, lo guardas, y si hay extradición, tú vendrás a liberarme con Joaquina, una mujer. La locura, lo inexplicable. Yo le dije, de acuerdo, claro, yo hubiera hecho cualquier cosa, mal o bien, bueno, qué sabe uno, pero yo era un crío, yo no sabía nada de nada. Y me dejó las armas para liberarlo en caso de que hubiese extradición. Er kam dann eines Tages zu mir mit einer riesigen Kiste. Wir packten die auf dem Bett aus und da waren seine Waffen drin, die berühmte Maschinenpistole und dieses Klappmesser, was ich schon kennengelernt hatte. Und er sagte zu mir, Kleiner, ich gebe dir das jetzt alles, du bewahrst das auf und wenn sie mich doch ausliefern wollen, dann musst du zusammen mit Joaquina versuchen, mich irgendwie zu befreien. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt hätte, ob ich das gut oder schlecht gemacht hätte, aber ich hätte für Kiko hätte ich alles gemacht. Und er hat mir eben gesagt, in dem Fall, dass ihm wirklich die Auslieferung nach Spanien drohen würde, sollten wir alles versuchen. Kiko fue a la cárcel, yo tenía las armas, y cierto día yo estaba trabajando en el bidonville de Nanterre, fui con el bolso y las armas a mi trabajo. A las 3 de la tarde salí de mi trabajo y fui a la cita donde yo tenía en la Gare del Norte con alguien, un compañero. Fui y fuimos a los lavabos, a los váteres. Yo me puse un poco de maquillaje en los lunares que tengo aquí, me puse un sombrero y unas gafas. Y a las 4 y 28 entrábamos en un banco y a las 5 menos cuarto yo salía millonario. Ja, Kiko ging dann in den Knast und ich blieb da mit den Waffen. Ich habe damals in Nanterre gearbeitet, in der Slum-Gegend, wo wir Hütten abgerissen haben. Und eines Tages habe ich dann die Waffen mitgenommen zur Arbeit. Ich bin da um 15 Uhr weggegangen zu einer Verabredung am Nordbahnhof, die ich da mit einem Genossen hatte. Wir haben uns getroffen, sind dort auf die Toiletten gegangen. Ich habe mich so ein bisschen geschminkt, mich unkenntlich zu machen, habe eine Mütze aufgezogen und eine Sonnenbrille. Und dann sind wir um 16.28 Uhr in eine Bank reingegangen und um 16.45 Uhr als Millionäre wieder da raus. Una acción en esas condiciones y te sale bien, la primera acción donde te expones a morir o a matar, si ha salido bien, pues claro, es una victoria, pero te has jugado todo, porque si hubiese salido mal, pues era para ti la ruina ya completamente para siempre. Salió bien, como me salió bien, yo hice varias expropiaciones. Ya, wenn du zum ersten Mal so eine Aktion machst, es ist natürlich sehr wichtig, wie das ausgeht. Wenn das gut ausgeht, ist das ein Sieg, aber es ist auch eine sehr, sehr heikle Geschichte, weil du hast alles aufs Spiel gesetzt, du hast riskiert, dass du jemand umbringst oder dass du umgebracht wirst. In meinem Fall ist die erste Aktion gut gegangen und ich habe danach noch verschiedene Banküberfälle, Enteignungsaktionen gemacht. Es ist aquí donde digo, no sé el por qué, porque yo no sabía, ni sabía una palabra francés, ni sabía, ni conocía París, yo no conocía nada. Yo no sabía, yo era un ignorante, un inocente. Me salieron las cosas bien y por eso digo que nada me pertenece. Yo lo que hice, si empecé en esas condiciones y tuve suerte, cuando uno tiene suerte, no le pertenece a uno. No me pertenece nada porque es la suerte lo que yo he tenido. Ja, ich weiß nicht, warum ich das Glück gehabt habe, dass es bei mir alles so gut ausgegangen ist. Ich konnte damals kein Französisch, ich kannte Paris nicht, ich hatte eigentlich von nichts eine Ahnung. Aber ich habe einfach Glück gehabt und die Geschichte ist gut ausgegangen. Aber deswegen sage ich auch immer, das gehört mir alles nicht, das war einfach Glück. No me gustaba, las expropiaciones no me gustaban, porque pues te exponías a matar o a que te mataran por papel. Por dinero, y eso yo me repugnaba y continúa repugnándome. Se hacía porque no teníamos otra forma que hacerla. Era robar en los bancos, era asaltar a los bancos. No teníamos otra solución nosotros los anarquistas. Pero no creáis que es agradable el ir a robar con un arma y exponerte a matar o a que te maten. Es horrible. Ja, ich habe diese Banküberfälle, diese Enteignungsaktionen gemacht, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen, weil du nur für Papier, nur für Geld das Risiko eingehst, dass du selber jemanden umbringst oder umgebracht wirst. Wir hatten aber einfach, wir hatten keine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen, aber glaub nicht, dass das irgendwie eine schöne Sache ist, mit einer Waffe eine Bank auszurauben, das ist furchtbar. Y fui evolucionando, ya tenía yo, ya sabía andar poco a poco, había un gran respeto y se corrió el ruido de que yo era un buen albañil, todas esas cosas. Y cierta imprenta, los amigos que viven aún, me consultaron para que yo les pusiese una puerta porque la extrema derecha había querido quemarles la imprenta y necesitaban una puerta sólida para que no entrara nadie y cambiar la que estaba quemada. Ja, ich habe mich dann weiterentwickelt und es gab dann, ich hatte dann den Ruf, dass ich ein guter Maurer war, ein guter Bauarbeiter. Und so haben sie mich eines Tages von einer Druckerei angesprochen, Leute von der Druckerei, die überfallen worden waren von der extremen Rechten. Es hat einen Brandanschlag gegeben und sie fragten mich, ob ich ihnen helfen könnte, da eine richtig stabile Tür einzubauen, damit da keiner mehr reinkäme. A las 5:30 de la mañana fui a la obra donde yo trabajaba en Bologna. Y bajé al segundo subsuelo a la chofería, a la calefacción, y la puerta que yo había reparado ya de hierro con el marco, fui con mi camioneta, parqué bien la camioneta, bajé y hice la burrada de sacarla con el marco. Podía haber hecho dos viajes, hubiera sido más fácil. Cuando llegué a la calle y estaba cargándola en la camioneta, detrás mía se presentó el camión de los gendarmes. Ich bin dann um 5:30 morgens zu der Baustelle gefahren, auf der ich damals arbeitete in Bologna, und bin dort in den zweiten Unterkeller, in den Heizungskeller gegangen, weil ich wusste, dass dort eine gute Stahltür war. Ich habe die dann hochgenommen. Ich habe das in einem gemacht, Rahmen und Tür. Es wäre vielleicht einfacher gewesen, ich wäre zweimal gegangen. Also ich habe die da hochgeschleppt und habe es aber nicht geschafft, sie auf meinen Lieferwagen, den ich da geparkt hatte, aufzuladen. Und dann sah ich, wie hinter mir einen Wagen der Gendarmerie, der Polizei, parkte. Yo estaba vestido de albañil. A las 5:30 de la mañana. Alguien vestido de albañil y a las 5 de la mañana cargando una puerta no puede ser más que un pobre. Y uno de los gendarmes me dice, ¿qué hace? Y yo le digo, ya ve, cargando la puerta. Y nada más abrir la boca mía, vieron que yo no era francés. Y entonces otro gendarme que estaba dentro del camión me dice en español, vio enseguida que yo era español, me dice, tu patrón ya podía haberte puesto otro para que te ayudara a cargar la puerta. Yo le contesto, ya sabe usted cómo son los patrones, son todos iguales. Ja, ich hatte, es war 5:30 morgens und ich stand da in Arbeitsklamotten. Was sollten die Leute denken? Also die konnten ja nur denken, das ist irgendwie so ein armer Schlucker. Als ich dann noch den Mund aufgemacht habe, mit ihnen geredet habe, haben sie gemerkt, dass ich noch nicht mal Franzose war. Dann sagte der andere Polizist zu mir, wieso hat dir denn dein Chef nicht noch jemand dazugegeben, der dir hilft, diese Tür aufzuladen? Und ich habe ihm gesagt, naja, so sind sie halt, die Chefs, das weißt du doch. Cuando me vieron un pobre hombre a las 5:30 de la mañana que yo no podía cargar la puerta, bajan dos gendarmes y me ayudan a cargar la puerta. Ja, die haben dann gesehen, dass da irgendwie so ein armer Schlucker steht, der die Tür aufladen muss und das nicht schafft. Und dann sind diese beiden Polizisten ausgestiegen und haben mir geholfen, die Tür aufzuladen. No es ninguna cuestión de inteligencia, ni mucho menos, es una cuestión de suerte. Para mí es una cuestión de suerte. ¿Cómo iban a pensar los gendarmes que yo estaba robando una puerta, un desgraciado como yo, que yo era un anarquista que estaba robando una puerta para una imprenta anarquista? Das hat jetzt gar nichts mit Intelligenz zu tun. Ich habe da einfach Glück gehabt. Und ja, da ich da eben so stand in meinen Arbeitsklamotten, sind die einfach nicht auf die Idee gekommen, dass sie einen Anarchisten vor sich haben, der gerade eine Tür klaut für eine anarchistische Druckerei. Yes. Du hast eben gerade gesagt, dass du Kontakt zu diesen die Enteignung zu, von der Tür Kontakt zu einer Druckerei bekommen hast. Und du hast dich ja dann auch ziemlich bald den Enteignungsaktionen entfernt, weil du ja auch, wie du es geschildert hast, irgendwie mit unglücklich warst, mit der ganzen Situation getötet zu werden oder auch vielleicht töten zu müssen, und hast angefangen, Druckereien aufzubauen. Du hast ja insgesamt 9 Druckereien aufgebaut, vor allem halt für die anarchistische Bewegung, und bist darüber zum Fälschen gekommen. Und kannst du diesen Schritt jetzt schildern? Hablando de las imprentas, ya dijiste que no te gustaban las expropiaciones con armas, conociste a las imprentas, y bueno, después con las nuevas imprentas en que trabajabas, también existían las falsificaciones. El mundo es muy pequeño, entonces, o sea, y es lo que me gustaría que la juventud comprendiera. Yo hice la estructura de 9 imprentas. Eran gente que no tenían nada, eran idealistas, eran anarquistas. No teníamos nada y se sacaban toneladas de libros, de periódicos, de todo en esas imprentas. ¿Cómo se hicieron? O sea, sin dinero. Los imprenteros se pagaban cuando tenían y cuando podían, pero hacían lo que podían, entonces era un ideal, era un ideal. En esas condiciones se hizo, yo hice 9 imprentas, yo no sé más que albañil. Ja, unsere Welt ist klein. Es waren 9 Druckereien, an denen ich beteiligt war. Ich war der Bauarbeiter, das heißt, ich habe die Infrastruktur gemacht. Die Drucker, das waren alles Idealisten, die haben sich den Lohn bezahlt, wenn es halt irgendwie ging. Die haben aber Tonnen von Papier, von Büchern, von Flugblättern gedruckt und verbreitet. Y entonces, claro, pues, como necesitábamos, había hospitales que recuperábamos los documentos de la gente que moría y nos servíamos nosotros, los falsificábamos como podíamos, mal, de la gente que moría en ciertos hospitales. Wir brauchten immer falsche Papiere und eine Möglichkeit, die wir hatten, war, dass aus bestimmten Krankenhäusern wir die Papiere von Leuten bekamen, die gestorben waren. Die haben wir dann für unsere Zwecke gefälscht, allerdings ziemlich schlecht, so wie wir es halt irgendwie konnten. A uno de ellos, a Edith Fresantions, yo le pedí que me hiciera, si podrían fabricarnos los documentos de identidad. Me dijeron que no se podía porque antes de imprimir hay que pasar por la separación de colores y ellos no tenían los materiales para separar los colores. Y había alguien que era anarquista, porque en las artes gráficas siempre han habido muchos anarquistas. Me dieron la dirección de alguien que era un fotograbador. Yo fui a verlo por intermedio de un médico. Me consiguieron la dirección y fui a ver al fotograbador. Ich habe dann Leute gefragt aus dem Druckgewerbe, ob wir nicht die selber drucken könnten, also die Personalausweise. Und sie haben mir gesagt, nee, das können wir nicht, weil vor diesem Druckprozess muss man erst die verschiedenen Farben in verschiedene Platten separieren und das können nur Spezialisten. Sie haben mir aber dann jemanden genannt, der das konnte, ein Anarchist, weil in dem ganzen Druckgewerbe waren immer sehr, sehr viele Anarchisten tätig und über einen befreundeten Arzt haben wir dann einen Termin mit ihm gemacht. Yo fui con la ilusión, con la intención de pedirle que nos separara los colores, porque los documentos de identidad español eran 7 colores el pasaporte y 7 colores el documento de identidad. Cuando yo fui a verlo, la primera entrevista que tengo con él, yo estaba temblando porque yo no sabía quién era, yo no tenía ninguna confianza. Y cuando me vio que yo estaba temblando, el hombre me dice, oye, tranquilízate, que yo también soy anarquista. ¿Cómo iba a pensar yo que un industrial era anarquista? Die Idee, also diesen Mann zu fragen, ob er uns für den spanischen Personalausweis und für den spanischen Pass diese Farbseparierung machen könnte. Es waren in beiden Fällen 7 Farben. Ja, aber ich kannte ihn nicht, ich hatte irgendwie auch kein Vertrauen und ich habe richtig gezittert, als ich da vor ihm stand. Und der meinte dann, komm, beruhig dich mal, ich bin auch Anarchist. Ich konnte das gar nicht glauben, dass jemand, der so einen Betrieb hat, dass er auch Anarchist ist. Entonces él me dijo, cuando yo le dije que no podíamos en España hacer ciertos trabajos de pasquines, de periódicos y de ciertas cosas, que necesitábamos a alguien que nos separara los colores, que nos... Me dijo, contra Franco, lo que quieras, vienes cuando quieres. Y le dije, pues mañana vendré y traeré lo que quiero que nos haga. Ich habe ihm dann gesagt, dass wir für bestimmte Sachen in Spanien, dass wir da eben diese Farbseparierung brauchen würden und ob er uns dabei helfen könnte. Und er sagte dann, wenn es gegen Franco geht, mache ich auf jeden Fall mit. Wir haben uns dann für den nächsten Tag verabredet. Entonces me dice, subí, me dice, ¿dónde quieres que hablemos? ¿Aquí o quieres que vayamos al café? Vamos al café. Y estando en el café me dice, dime a ver qué es lo que quieres. Yo le saco al hombre, le saco el pasaporte, el documento de identidad y el permiso de conducir. Y el hombre se cabrea, se pone enfadado y me trata de todos los nombres. Dice, ¿tú me crees que estoy loco para meterme en una historia de esas que yo no he hecho en mi vida? ¿Tú crees que estoy tan loco para perder la empresa y que la gente vaya a la cárcel y que yo vaya a la cárcel, todas esas cosas? No, yo no quiero saber nada, yo estaba apurado. Ja, ich bin dann am nächsten Tag zu ihm hingegangen. Er sagt, sollen wir hier reden oder im Café? Wir sind dann ins Café gegangen. Er sagte, jetzt zeig mir doch mal, was das ist, was du da brauchst, was ich machen soll. Und ich habe dann den Personalausweis, Pass und Führerschein aus Spanien aus der Tasche gezogen. Er hat sich total aufgeregt, hat mich mit allen möglichen Worten beschimpft und hat gesagt, ich bin doch nicht verrückt, dass ich sowas mache. Ich verliere hier alles, ich verliere meinen Betrieb, wir kommen alle in den Knast, das ist doch wohl Wahnsinn, das machen wir nicht. Yo temblando y sin saber dónde yo estaba ya, por últimas en dos palabras, le dije, haga lo que quiera, yo me habían dicho que usted era anarquista y si usted nos hace la separación de los colores y nosotros podemos imprimir lo que queremos, podemos evitar miles y miles de cárcel a los compañeros, incluso penas de muerte. Ja, ich war wieder am Zittern und stand vor ihm, habe gesagt, ja, ich habe gedacht, Sie wären Anarchist, ich habe gedacht, Sie könnten uns helfen. Wenn wir das hier machen, dann können wir tausende Jahre von Knast vermeiden und vielleicht sogar einige Todesstrafen. Y cambia completamente, no sé el por qué, ahí tampoco, porque yo qué es lo que sabía hablar, si yo no sé hablar ni he sabido nunca hablar. Yo he sido un campesino siempre, un trabajador. El caso es que me dice, vienes el sábado a las 2 de la mañana y te daré lo que haya podido hacer. Fui a las 2 de la mañana, me había preparado todo en un sobre y le pregunté cuánto le debo. Me dice, nada, no faltaba más. Me fui y a partir de ahí, a partir de la selección de los colores y del fotograbado que nos había hecho, es cuando empezamos a imprimir los primeros documentos de identidad. Ja, dann war plötzlich alles anders. Er ist plötzlich darauf eingestiegen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich konnte überhaupt nicht gut reden. Ich war immer Bauer und Arbeiter und trotzdem habe ich ihn irgendwie überzeugt. Er hat dann gesagt, okay, ist gut, ich mache das. Komm am nächsten Samstag um 2 Uhr morgens zu mir, dann gebe ich dir die Sachen, was ich bis dahin machen konnte. Und ja, er hat mir dann in einem Umschlag, hat er mir die Druckvorlagen gegeben für diese Papiere und dann haben wir angefangen, die Papiere nachzudrucken. Al descubrir las posibilidades con los documentos de identidad español, de alquilar coches, de alquilar pisos, de abrir cuentas, de hacer cantidad de cosas en España y en América, pues eso nos abrió las puertas y ahí es donde empezamos a descubrir las posibilidades que había. Ja, mit diesen falschen Papieren konnten wir plötzlich Sachen machen, die vorher nicht möglich gewesen waren, wie zum Beispiel Autos mieten, Wohnungen mieten, Konten eröffnen. Das konnten wir in Spanien machen oder in Lateinamerika. Das hat uns viele Türen geöffnet und so haben wir plötzlich ganz andere Möglichkeiten entdeckt. Entonces empezamos a imprimir los documentos de identidad francés, los documentos de identidad alemanes, suizos, belgas, italianos de todos los sitios. Y nos permitía el hacer recuperaciones en las multinacionales de todos esos países y las pagas de las grandes empresas en la mayor parte de todos esos países. Wir haben dann als nächstes auch Ausweise von einer Menge anderen Ländern gemacht, französische, deutsche, Schweizer, belgische, italienische. Und diese ganzen Papiere haben es uns erlaubt, auf eine andere Art zu Geld zu kommen, nämlich indem wir in all diesen Ländern Lohnchecks von multinationalen Unternehmen eingelöst haben, gefälscht und eingelöst haben. Poco a poco íbamos descubriendo, como dice el poeta, se hace camino al andar se hace camino. Y fuimos descubriendo las posibilidades que teníamos, como teníamos coraje, que es lo que podemos perder nosotros. Además, es un honor el perder el respeto a las multinacionales y a los bancos enormes. Entonces, pensamos en fabricar el dólar. Ja, wir haben es einfach gemacht, wie wir konnten, wie der Dichter Machado sagt, der Weg entsteht beim Gehen. Und ja, wir hatten eben den Respekt vor Kapital und Staat verloren und haben dann auf diese Weise immer weiter Sachen erfunden und gemacht. Und eines Tages kamen wir auf die Idee, den Dollar zu fälschen. Y por intermedio de los abogados que teníamos, pues supimos, nos dijeron, que si nos hacíamos coger con los dólares eran 20 años de cárcel. Entonces renunciamos y nos dedicamos a fabricar los traveler check de varios países, entre ellos la Ford National Citibank. Unsere Anwälte haben uns dann aber gesagt, wenn wir damit erwischt würden mit gefälschten Dollars, dann hätten wir 20 Jahre Knast zu erwarten. Deswegen haben wir dann diesen Plan verworfen. Und haben was anderes gemacht, nämlich angefangen, Traveler-Checks zu fälschen, unter anderem von der First National City Bank. ¿Qué es el banco mayor del mundo, 47.000 sucursales en el mundo entero? Das war die größte Bank der Welt damals mit 47.000 Zweigstellen in der ganzen Welt. Und das ist auch genau der Filmausschnitt, den wir zeigen wollten. Das ist nämlich eine etwas komplizierte Geschichte. Wir sind jetzt so 20 Minuten. Du hast mit dem Geld, das ihr erwirtschaftet habt, weltweit soziale Bewegungen unterstützt. Kannst du etwas über deine Motivation erzählen, beziehungsweise auch über die Widersprüche zwischen deinen anarchistischen Ansätzen und zum Teil auch entgegen den Ansätzen vieler Bewegungen, Gruppen, die ihr unterstützt habt? Also warum die Solidarität oder warum dir die Solidarität trotzdem wichtig war? Que algunos no eran exactamente anarquistas, pero a pesar de las contradicciones ideológicas, para vosotros fue importante apoyarlos, la solidaridad. ¿Puedes explicar un poco cómo fue eso? Bueno, pues todos los grupos, que sean italianos, que sean tupamaros, que sea Acción Directa, que sean vascos, yo pues soy anarquista, pero ellos son, cada uno es lo que es. Yo no he estado solo. Yo no he estado solo, yo me he rodeado de gente que es capaz. El estar, si yo estuviera siempre con los anarquistas, pues no haría nada. Hay que estar, o sea, hay que salir de nuestros medios. Y hay que estar y hay que empujar y hacer. La razón, yo no sé, o sea, lo que he aprendido, mis abogados me han enseñado que no se tiene nunca razón a 100%. No se tiene nunca razón a 100%. Lo que puedo decir es que toda esta gente que ha trabajado conmigo y yo lo que he hecho, yo no he tenido necesidad de malgastar en nada, yo he sido siempre un albañil y mi riqueza ha sido siempre el trabajo. Y toda esa gente, ya digo que sean italianos, que sean vascos, que sean de todos los sitios donde han sido, pues lo han gastado como han podido en su ideal y en las cosas que ellos, yo no tengo el por qué pedirles cuentas y de la misma forma que mucha gente que no ha hecho nunca nada, piden cuentas. ¿Qué coño vaya a darle cuentas a la gente que no ha hecho en su vida nada? Das waren verschiedenste Gruppen, die das Geld bekommen haben. Aus Italien, Tupamaros aus Uruguay, Acción Direct, Basken. Ich bin Anarchist, aber ja, ich hatte auch mit vielen anderen Leuten zu tun. Also die Aktion konnte ich nur machen, weil ich das nicht alleine gemacht habe, sondern weil ich umgeben war von Leuten, die andere Fähigkeiten hatten. Das ist auch wichtig, dass wir uns nicht nur in unserem eigenen Sumpf bewegen, dass wir rausgehen und was mit anderen zusammen machen, weil das habe ich gelernt, niemand hat hundertprozentig recht. Ich bin vor allen Dingen Bauarbeiter gewesen, für mich ist Arbeit immer was unglaublich Wichtiges gewesen. Und mir ging es um die Ideale, das haben auch die ganzen anderen Leute, die dieses Geld bekommen haben, Die haben das ausgegeben für ihre Ideale, nicht für irgendwelche persönlichen Dinge. Und es ist überhaupt nicht meine Sache, jetzt von ihnen irgendwelche Rechenschaftsberichte, Abrechnungen zu verlangen. Das machen übrigens oft Leute, die selber nichts machen, die dann von anderen solche Rechenschaften verlangen. Puedo decir que han habido delincuentes que han trabajado con nosotros, que han recuperado económicamente con nosotros, pero se han comportado tan decente o más que los militantes políticos. Mit uns haben teilweise auch Kleinkriminelle zusammengearbeitet und ich muss sagen, die haben sich total gut verhalten, teilweise anständiger als manche politischen. Du hast eben gerade von der Arbeit gesprochen, war es ja mehr Maurer, dass das also die ganzen Aktionen, die du gestartet hast, das war nicht Hauptberuf der Funktionär. Sondern du hast morgens bis auf die Baustelle gegangen und bis abends wieder von der Baustelle runtergekommen. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, also für die Rolle der Arbeit für dich, wie du Arbeit wahrnimmst, aber halt auch die Schwierigkeiten vom Repressionsapparat irgendwie dich irgendwie mit deinen ganzen Kollegen, Maurern aufzuspüren. Weil das hat es denen ja auch alles, sie haben sich ja lange Zeit nicht zugetraut, dass Maurer sowas oder Gärtner sowas durchführen können. Das ist nicht sicher. Ja, also einmal die Frage irgendwie, die Stellenwert der Arbeit, die er angesprochen hat. Und im Zusammenhang also mit seinen ganzen Kollegen, wie sie es halt gemacht haben, dass die Polen halt sie lange Zeit und nicht auf dem Mittel haben. Bueno, yo aparte de ser revolucionario anarquista, siempre fuiste, siempre eras trabajador y todos los días fuiste al trabajo, llevabas mucho tiempo ahí. Por un lado, la cuestión que es para ti el trabajo, qué importancia tiene, y por otro lado, ahora sí que también fue cierto, te protegió, porque así la policía lo tenía más difícil, cómo se habló eso entre tus compañeros de trabajo. El ser humano es lo que es por lo que hace. Der Mensch ist das, was er ist durch das, was er tut. Yo lo que querría hoy día, mi sueño sería hoy día la juventud y sobre todo este país Alemania que tiene tantos medios, que esta juventud alemana cree y crea empresas y crea bibliotecas y crea hospitales y crea todo lo que los estados no saben crear. Esta juventud alemana, con los medios que hay, puede hacerlo si la juventud alemana quiere. España no puede hacer porque no tiene un duro. Francia tampoco porque no tiene un real. Pero Alemania, los jóvenes alemanes hoy día, tenéis que hacer, tenéis que empujar a este gobierno y a estos industriales porque tenéis los medios. Y los medios, si hacéis bien, eso es lo que hay que hacer. El ser humano es lo que es por lo que hace. Y los medios deben servir para hacer bien. Mein Traum wäre, dass die Jugend, vor allen Dingen die Jugend hier in Deutschland, was ein unglaublich reiches Land ist, Sachen anpackt und Sachen aufbaut. Also Bibliotheken aufbaut, Krankenhäuser, alle die Dinge, die wir von den Staaten, die wir von den Regierungen nicht bekommen. Die Jugend in Spanien, die hat es schwierig, die haben gerade überhaupt kein Geld, in Frankreich auch nicht. Aber hier sind doch die Mittel, also ihr seid diejenigen, die hier was anstoßen müssen und diese Mittel einsetzen. Estoy orgulloso, por ejemplo, yo estaba en la cárcel con cantidad de amigos y yo tuve la idea, les dije, ¿por qué con los medios que tenemos, por qué no compramos casas viejas, inmuebles viejos, los restauramos, los vendemos, ganamos nuestra vida, damos trabajo a todos los refugiados que vengan y salimos adelante? Todo el mundo encontró la idea genial. Ich war im Knast mit einer Reihe Freunde zusammen und da habe ich die Idee gehabt und vorgeschlagen, dass wir uns zusammen eine Arbeit aufbauen, dass wir eine Kooperative bilden, dass wir alte Häuser aufkaufen, die renovieren und weiterverkaufen und damit unseren Lebensunterhalt bestreiten. Dann hätten wir auch den ganzen Flüchtlingen, die da immer neu kamen, Arbeit geben können und wir wären auch vorwärts gekommen. Die anderen fanden das alle genial. La idea la encontraron todos genial. Y todos éramos políticos. Y salí de la cárcel y creé la cooperativa. primer trabajo a hacer era para Paco Rabanne. Empezamos a trabajar, pero la gente en la cooperativa eran revolucionarios. Yo no necesitaba revolucionarios, lo que yo necesitaba era albañiles y tuve que cerrar la cooperativa. Die Freunde, die mit mir da waren im Knast, die das alles so genial fanden, das waren alles politische Gefangene. Wir sind dann rausgekommen, haben die Kooperative gegründet und eine der ersten Arbeiten, die wir gemacht haben, waren für Paco Rabanne. Meine Kollegen, das waren alles Revolutionäre, aber was ich zu der Zeit brauchte, das waren eigentlich nicht Revolutionäre, sondern gute Bauarbeiter. Al no poder continuar con la cooperativa, creé una empresa. Y hoy día son dos pequeñas empresas que han fusionado y es mi yerno el que las lleva. Yo estoy orgullosísimo porque me parece además, aunque tenga las contradicciones que tiene un ser humano, todos tenemos contradicciones, o sea, incluso yo hasta con mi mujer, ella me dice que hay cosas que no van. Yo para mí estoy orgullosísimo de haber creado esas dos pequeñas empresas y continúan funcionando y son 30 familias las que viven. Ja, ich musste die Kooperative dann schließen, das hat nicht funktioniert und daraufhin habe ich dann selber Betriebe gegründet, zwei kleine Betriebe, die dann zusammengegangen sind und die jetzt mein Schwiegersohn führt. Da gibt es sicher viele Widersprüche, auch meine Frau hat Widersprüche zu mir, aber ich bin stolz darauf, dass ich diese Betriebe aufbauen konnte und dass sie weiter funktionieren und dass 30 Familien davon leben. Nadie somos más que nadie, nadie. Pero somos diferentes y lo que cuenta es lo que uno hace y uno es lo que es por lo que hace. Yo ya digo, yo estoy orgullosísimo. Hay gente que con muchos medios no hacen nada y hay otra gente que con poco o con nada hacen mucho. Y eso es lo que hay que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta. Por eso yo exijo de vosotros, de este país adorable que es la Alemania, que hagáis, a ver si hoy con los medios que tenéis sois capaces de empujar al mundo entero para que haga. No porque el pobre sea pobre, hay que dejarlo y hay que dejarlo que duerma. No, el pobre también tiene que ser responsable. Keiner ist mehr wert als der andere. Wir sind alle verschieden, aber jeder ist das, was ist, durch das, was tut. Es gibt Leute, die haben überhaupt keine Mittel und bringen eine Menge voran und andere, die haben alle Mittel und machen gar nichts. Deswegen sage ich hier in Deutschland, ihr habt die Mittel, ihr müsst jetzt gucken, dass was vorwärts geht. Und auch wer arm ist, kann nicht einfach sagen, ich mache nichts, ich hänge rum, der muss was tun. Digo, el ser humano es lo que es por lo que hace. Estoy recibiendo unos elogios increíbles en todos los sitios. Me encuentro desbordado y hasta me da vergüenza lo que estoy recibiendo de elogios y de privilegios. Estoy hasta muchas veces avergonzado. Pero, por otro lado, pues veo lo que estoy haciendo. Cuanto más das, más recibes. Mi casa está abierta. Por ejemplo, yo en el pequeño espacio Luis Michel, yo podía haber hecho una tienda, podía hacer un café, podía hacer un garaje. Para mí, pues yo prefiero hacer lo que estoy haciendo, llevar a cabo mi ideal. Ich bekomme jetzt, wo ich rumfahre, ich bekomme unglaublich viel Lob. Das wird mir manchmal fast zu viel. Ich habe Privilegien. Manchmal ist mir das richtig peinlich. Aber ich weiß, dass je mehr du gibst, desto mehr bekommst du auch. Deswegen ist mein Haus auch immer offen, steht offen für andere Leute. Ich habe, wo ich wohne, das Kulturzentrum Louis Michel gegründet. Ich hätte aus diesem Haus auch irgendwas Kommerzielles machen können, einen Laden, ein Café. Aber ich mache lieber das, ich folge lieber meinem Ideal. Bueno, yo creo que tendría que preguntar a la gente. Ja, er meint, ihr könnt ja jetzt auch mal was fragen.